Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst, heute mal am Sonntagmorgen, ist ja auch nicht immer so. Wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass nach doch langer Zeit der Herr Hebbinghaus wieder mal da sein kann. Wir haben zu Hause schon entdeckt, das letzte Mal war es auch den Tag vor dem Krankenhaus, ne? Vor der Chemo. Und Holger sagte schon, diesmal wieder. Montag geht's ins Krankenhaus? Also ich dachte, wann war ich denn das letzte Mal? War ich in diesem Jahr schon mal hier? Ja, Silvester. Das ist nicht dieses Jahr. Nee, aber du warst, glaube ich... Und die Chemo hat erst im Januar angefangen. Ja, davor bist du hier gewesen. Und da weiß ich nämlich, da bist du auch Sonntag... Also im Januar. Ja, das muss dann im Januar. Ich muss nachgucken. Ich meine, du hast den letzten Gottesdienst und den ersten Gottesdienst gemacht. Das kann möchten. Ne? Ja, und, ja, ne? Ja, jetzt geht's. Und ja. Das muss vor der... Ja, ne? Du hast recht. Holger sagte das jedenfalls. Ne? Ja. Sagte, das ist diesmal wieder so. Ich freue mich aber auch, dass der Herr Glass wieder aus dem Krankenhaus da ist. Ne? Dass er wieder hier ist und er strahlt jeden Tag. Gott sei Dank. Und freut sich genauso. Ne? Und dass jeder Einzelne, der heute Morgen hier ist, freue ich mich auch. In dir ist Freude in allem Leide. O du süßer Jesu Christ. Das ist übrigens das Lied, was meine Mutter bei der Nachfeier, als mein Vater, als ihr Mann gestorben war, hat singen lassen. Und wenn ich dieses Lied singe, ich habe heute nicht mitgesungen, das erste Lied habe ich versucht und dann kam der Husten wieder und habe ich gedacht, da musst du deine Stimme etwas schonen. Wenn ich dieses Lied singe, dann steht mir dieser Augenblick vor Augen, wo die Gemeinde bei dem Heimgang eines Menschen auf Wunsch der Witwe dieses Lied singt. In dir ist Freude in allem Leide. Ihr habt ja gemerkt, dass ich eine andere Stimme habe. Ich kann jetzt ganz tief sprechen und wenn ich im Chor wäre und nicht so viel husten würde, könnte ich auch einen Bass singen. Aber das mache ich nicht. Wenn ich sage, dass ich mich sehr, sehr freue, hier zu sein, dann ist das kein Lippenbekenntnis, sondern heute eine besondere Sache, dass ich nach dem, was in diesem Jahr geschehen ist, überhaupt noch hier und auf einer Kanzel stehen kann. Es gibt ja so ein Lied, das heißt, der schönste Platz ist hinter der Theke oder an der Theke, nee, an der Theke, nicht hinter der Theke. So, ich singe dann immer, wenn ich an dieses Lied denke, der schönste Platz ist auf der Kanzel und der zweitschönste ist darunter. Das haben wir ja alle nicht mehr nötig, vor der Theke zu sitzen, können wir ja auch nicht. Was ist passiert beim letzten Mal? Ich bin ja jetzt ein Vierteljahr nicht hier gewesen. Und wenn eine solch lange Pause da ist, das hat nichts damit zu tun, dass ich verreist bin oder dass ich keine Lust mehr habe oder dass Ruth sagt, nö, jetzt mal nicht, sondern das hat immer den Grund, weil ich krank bin. Das war seit 2008 nicht mehr der Fall, denn 2008 war der Krebs verschwunden und er blieb auch weg bis im Januar 2014. Und da war er wieder da. Und wenn ein Krebs zurückkommt, kommt er meistens schlimmer zurück, als er vorher da war. Und das war natürlich ein Schock. Es bestand wieder eine Lebensgefahr, sodass ich sofort ins Krankenhaus musste und jede Menge Blut gekriegt habe, weil der Krebs jetzt im Knochenmark ist. Das Knochenmark sorgt ja für neues Blut. Es kam kein neues Blut und das, was ich hatte, das wenige, was ich hatte, war auch noch ganz kaputt. Da haben die Ärzte die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, mich erstmal wieder vollgepumpt mit Blutkonserven und dann sofort noch im Januar, was auch nicht üblich ist, eine Chemo bekommen. Die erste von 6 Chemos. Und jetzt muss ich also alle 4 Wochen, eine Woche ins Krankenhaus, um mir die Chemo abzuholen. Morgen, wir haben gestern angerufen, morgen muss ich schon um 7.50 Uhr in der Zeller Straße sein, weil in dieser Woche, die ja einen Tag kürzer ist, weil Freitag ja Karfreitag ist, die ganzen Untersuchungen wieder neu gemacht werden, die im Januar schon mal waren. Das dauert ziemlich lange, um dann festzustellen, ob sich die Blutwerte verbessert haben. Ich muss jetzt jede Woche Freitag in die Onkologie und habe das wieder abchecken lassen. Nachdem es wochenlang immer wieder etwas runterging, geht es jetzt etwas höher wieder, also besser. Es ist ein Auf und ein Ab. Wenn man eine solche Immunschwäche hat, dann sollte man, das hat man mir gesagt, am besten zu Hause bleiben, keine anderen Menschen berühren und Menschenmassen meiden. Das habe ich zum größten Teil getan, aber es gibt immer wieder Punkte, wo ich es bewusst nicht mache. Das ist, wenn ich hier bin. Ich gebe euch deshalb nicht die Hand, weil die Ansteckungsgefahr für mich sehr groß ist. Und euch könnte ich dann auch was mitgeben. Ich bin nicht gesund, auch wenn man das vielleicht nicht so sieht, etwas hört. Ich bin schwer krank. Und da muss ich vorsichtig sein. Das bin ich manchmal nicht. Am Montag war ich es nicht. Am Montag bin ich zur Messe nach Hannover gefahren. Und da habe ich mich dann wohl angesteckt, hatte auch keinen Schal um den Hals. Und das Ergebnis war eine sehr, sehr heftige Erkältung. Und das ist nicht so eine Erkältung, wie man sie bekommt, wenn man gesund ist, sondern das dauert schon etwas länger und ist schon sehr schwierig. Und als ich dann hörte, dass ich in der K-Woche wieder zur nächsten Chemo musste, habe ich gesagt, können wir das nicht verschieben? Und dann haben sie zum Schluss gesagt, denken Sie an Ihre Gesundheit, das ist nicht gut. Denn in der K-Woche habe ich keine Lust, ins Krankenhaus zu gehen, sondern da möchte ich gerne zu Hause sein. Aber nun ist es so gekommen, ab morgen bin ich wieder im Krankenhaus. Wann ich rauskomme, weiß ich nicht, ob dann Gründonnerstag oder wie auch immer. Da müssen wir mal gucken. Aber heute bin ich erstmal hier. Und nochmal, ich freue mich. Ich glaube, ich habe noch nie so eine lange Pause gehabt. Und ich sehe euch wieder in alter, fröhlicher Stimmung. Und das tut auch mir sehr, sehr gut. Ich kann leider nicht lauter reden. Ich hoffe, ihr versteht mich, weil das packt meine Stimme noch nicht so ganz. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Wie ist Weihnachten etwa schon 4 Monate vorbei? Wie schnell doch die Zeit vergeht. Was haben wir damals am Heiligen Abend in der Weihnachtszeit gesungen oder auch in Andachten im Radio gehört? Sicherlich auch das bekannte Lied »Wie soll ich dich empfangen?« Vielleicht werden jetzt einige von euch sagen, ein Adventslied, warum erzählt er davon? Ein Adventslied passt doch nicht in die Passionszeit. Doch, dieses Lied passt in die Passionszeit, denn heute haben wir Palmarum. Im Kirchenjahr wird 2-mal an den Einzug in Jerusalem erinnert. Einmal zu Beginn der Adventszeit und einmal zu Beginn der Karwoche. Am Sonntag Palmarum, also heute. Zugegeben, der Kontrast könnte nicht größer sein. Im Advent, da sind wir fröhlich gestimmt, da zünden wir Kerzen an, freuen uns auf das Weihnachtsfest und die Geburt des Christkindes. Das Hosianna am ersten Advent klingt schmetternd, siegesgewiss und triumphal. Hosianna, Davids Sohn, siehe, dein König kommt zu dir. Am Palmsonntag ist alles viel gedämpfter und verhaltener. Das Wetter ist zwar deutlich besser als im Dezember, aber die Aussicht auf den Karfreitag trübt die Stimmung. In den Kirchen werden die Kerzen gelöscht, weil ein Leben ausgelöscht wird. Und die, die heute noch Hosianna rufen, werden morgen schon vor Pilatus stehen und schreien: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Tod statt Geburt, Verzweiflung statt Vorfreude. Advent ist Ankunft, Palmarum ist der Anfang vom Ende. Der Palmsonntag, was für ein widersprüchlicher und kontrastreicher Tag. Und der Predigttext, der für diesen Sonntag vorgeschlagen ist, mildert diese Spannung nicht. Im Gegenteil, das Johannesevangelium mit seiner geheimnisvollen, abgehobenen Sprache gewährt uns einen überraschenden Einblick in eine innere Beziehung zwischen Vater und Sohn, zwischen Gott und Christus. Hier blicken wir quasi dem Gottessohn über die Schulter und hören Vertrauliches, höchst Vertrauliches, nämlich ein Gebet. Worte, die anscheinend nicht für unsere Ohren gedacht sind, wie in einem Film oder beim Lesen eines fremden Tagebuches, was man ja nicht machen sollte, lässt uns der Evangelist Johannes in das Herz des Gottessohnes schauen und seine innersten Gedanken hören. Und was er uns zu sagen hat, das hören wir jetzt. Dieses redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Was für ein seltsamer Text! Was für ein seltsamer Kontrast. Ich sagte es schon, er passt zu diesem Tag, der so voller Widerspruch, reich an Ungereimtheiten ist. Jesus zieht in Jerusalem ein, die Massen sind begeistert, haben gehört von dem Wunderprediger, der Kranke heilen und Tote zum Leben wecken kann. Und dann kann man bei einem solchen Menschen doch nur schreien: Hosianna, hilf uns! Sie schreien und träumen zugleich in ihren kühnsten Träumen von der Errettung und Erlösung. Ewiges Leben, Endzeit, das Ende und die Erlösung naht. Da kommt dieser Jesus auf einem Esel. Er reitet ein in die aufgeheizte, heilige Stadt. Heil dir, Davids Sohn, heil dem neuen König, der da kommt im Namen des Herrn. Jetzt ist er da. Jetzt liegt es in seiner Hand. Die Macht ist zum Greifen nahe. Ein Wink von ihm und es genügt. Sie laufen ihm hinterher, Sie hecheln, weil sie an erster Stelle denken, jetzt schmeißt der Jesus die Römer, die verhasste Besetzungsmacht hinaus. Jetzt ist der Augenblick höchster Anspannung und jetzt warten die Leute in Jerusalem auf ein Wort. Sie brauchen nur ein Wort und der Sturm würde losgehen. Und man würde die verhassten Legionäre aus Rom, aus dem Römischen Reich, verjagen. Und dann beginnt das Reich Gottes unter dem neuen Führer, unter dem Messias. Friedefürst, komm, gründe dein ewiges Reich. Hosianna. Ein Wort, nur ein Wort von Jesus. Doch Jesus sagt nichts. Welch ein Kontrast. Um ihn herum schreien die Massen, er sitzt auf dem Esel und schweigt. Im Auge eines Sturms, eines Hurrikans, eines Taifuns, sagt man, ist es immer ruhig. Ja, man kann sagen, fast still und friedlich. Jesus, der Friedefürst, hat ihnen in diesem Moment nichts zu sagen. Was er allerdings zu sagen hat, das sagt er in der Stille, nämlich was ich euch eben als Bibeltext vorgelesen habe. Und wir heute 2014, wir dürfen Mäuschen spielen. Wir dürfen durchs Schlüsselloch schauen und dürfen diese intimen Worte, die Jesus zu seinem Vater sagt, hören. Vergessen ist der Jubel. Vergessen ist das Geschrei der Menschen, das Gejohle der Massen auf den Straßen. Wir konzentrieren uns jetzt nur darauf, was er seinem Vater zu sagen hat. Ja, jetzt sagt er ja. Jetzt ist es soweit. Die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche mich. Da macht Jesus den Mund auf. Und wir dürfen auch nach 2000 Jahren dabei sein und es hören. Verherrlichung. Der Jünger Johannes liebt diese erhabenen Wörter, die für unseren Alltagsgebrauch vielleicht viel zu hochtrabend sind, die aber eben für diesen unverwechselbaren König einen feierlichen Klang haben. Johannes sagt, ich habe dich verherrlicht, Vater. Jesus gibt seinem Vater einen Situationsbericht ab und sagt mit unseren Worten, Chef, mein Auftrag ist erledigt. Er sagt, die Leute, die an mich glauben, die wissen, wer du nun bist. Du bist ein liebender Vater im Himmel. Du bist kein grausamer Tyrann. Und du forderst nicht Rache noch Strafe, sondern willst Liebe. Willst auch, dass wir uns untereinander lieben. Ich habe meinen Leuten gezeigt, wie du bist und wer du bist. Und bei mir konnten sie es lernen. Von mir konnten sie es hören. An mir konnten sie sehen, dass du der einzige wahre Gott bist. Und dass du in Wahrheit Liebe bist, ganz und gar. Zutiefst Liebe. Nun zeige der Welt, was diese Liebe ist. Zeige sie an mir. Nun verherrliche auch mich, den Sohn. Gib mir die Kraft, den Weg zu gehen, der vor mir liegt, den Weg zu meiner Erhöhung und Verherrlichung als Herrscher, den Weg zum Kreuz. Bei Johannes muss man wissen, dass das Kreuz ein Sieg ist, Zeichen eines Sieges und keine Niederlage. Es ist die Erhöhung des Sohnes und sein Antritt als Herrscher dieser Welt. Aber auch gleichzeitig ein Zeichen der Rückkehr zum Vater. Im Kreuz berühren sich Himmel und Erde. Oder wie es Johannes sagen würde, Es ist Verherrlichung und Vollendung. Palmarum, Palmsonntag, im Auge des Sturms, inmitten von Schreien und Träumern, hat Jesus das Ziel seines Weges vor Augen. Die letzte Woche seines Lebens hat begonnen. Am Anfang des Weges, so berichtet es Lukas und Matthäus, versucht ihn der Teufel in der Wüste und bot ihm die Herrlichkeit an über alle Reiche, versprach Reichtum und Ruhm. Wir wissen, dass Jesus dieser großen Versuchung widerstand. Am Ende des Weges drängen sich die Massen um ihn, schreien und betteln ihn an, er möge doch ihr Führer sein. Im Grunde wollten sie nur einen Verführer haben, denn die Welt, die will betrogen sein. Jesus widersteht dieser Versuchung. Sein Sieg wird größer sein, totaler und radikaler sein, als die Menschenmenge es sich je vorstellen könnte. Nein, er wird die Römer nicht besiegen. Er braucht auch keine Armeen. Der Sieg wird viel, viel größer sein. Er wird den größten und grausamsten Herrscher dieser Welt bezwingen. Das ist der Tod. Und so gehen wir jetzt hinein in die Karwoche. Es wird eine stille Zeit, auch wenn vielleicht alles um uns herum schreit und laut ist. Auch wenn ich morgen oder übermorgen wieder Infusionen bekomme und die vierte Chemo läuft ein. Es ist eine Zeit der Besinnung auf das, was war und was kommen wird. Eine Besinnung auf den, der war, der ist und kommen wird. Das wünsche ich euch allen, wünsche ich auch mir, dass wir in all dem Trubel die Ruhe finden in dieser Woche, um zu bedenken und uns innerlich vorzubereiten, was Jesus für uns getan hat. Ich wünsche euch eine gesegnete Karwoche mit Innehalten und Gedanken des Friedens. Amen. Ja, Herr Jesus, hab Dank. Hab Dank, dass du ja uns, als du hier auf der Erde warst, versucht hast, deinen Vater uns nahe zu bringen. Dass du hier auf Erden so viel Wunder getan hast, die wir immer wieder neu nachlesen dürfen, von denen wir immer wieder neu hören dürfen, um deine Größe zu zeigen und Gott zu loben und zu ehren. Hab Dank, Herr Jesus, dass du diesen schweren Weg ans Kreuz gegangen bist, um unsere Schuld hinwegzunehmen. Ja, Herr, hilf, dass wir all dieses erfassen können, dass es in unser Herz hineinfällt und dass wir die Größe deines Vaters, ja unseres Vaters, erkennen. Herr, hab Dank auch, dass wir diesen Weg gehen dürfen und deinen Weg gehen dürfen, den du für uns vorbereitet hast. Dass wir wissen dürfen, dass du für uns eine himmlische Stadt bereithältst, die wir aber nur erreichen können, wenn wir auf dich eingehen, wenn wir dein Angebot, das du uns gemacht hast, auch annehmen. Dass wir unsere Schuld dir bringen, damit du sie wegnehmen kannst und dass der Weg frei ist zu dir und deinem Vater. Hab Dank dafür, Herr Jesus, auch für diesen neuen Tag. Und ich möchte dir auch jeden Einzelnen hier anbefehlen, dass du jeden Einzelnen segnest und führst und leitest. Amen. Amen. Gott, der himmlische Vater, richtet seine Augen auf dich. Sein Gesicht strahlt vor Freude, wenn er dich sieht, weil er dich sehr lieb hat. Er hat versprochen, dich nicht zu verlassen und nicht von deiner Seite zu weichen. Seine schützenden und segnenden Hände hüllen dich ein, so kannst du sicher deinen Weg gehen. Gottes Segen wünsche ich Ihnen allen.